bleiben ein Nichts. Auch wenn dies Land nur aus Bäumen und Wasser besteht. Wir werden es erobern. Und es wird ausgequetscht werden von denen, die nach uns kommen. Meine Männer messen Reichtum in Gold. Es ist mehr. Es ist Macht und Ruhm. Ich verachte sie deswegen. Wenn wir jetzt umkehren, werden andere kommen. Und sie werden es schaffen. Und wir bleiben ein Nichts. Auch wenn dies Land nur aus Bäumen und Wasser besteht. Wir werden es erobern. Und es wird ausgequetscht werden von denen, die nach uns kommen. Meine Männer messen Reichtum in Gold.